Erster meine Seele, lobe Jahwe. Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß. Du bist voller Pracht und Ehre. Zweiter, er trägt Licht wie einen Mantel. Er breitet den Himmel aus wie ein Zelt. Dritter, er baut sein Haus auf dem Wasser. Er macht Wolken zu seinem Wagen. Er geht auf den Flügeln des Windes. Vierter, er macht Winde zu seinen Helfern. Er macht Feuer zu seinen Dienern. Fünfter, er hat die Erde festgemacht. Sie wird niemals wackeln. Sechster, du hast die Erde mit Wasser bedeckt. Das Wasser stand auf den Bergen. Siebter, das Wasser floh vor deinem Ruf. Es zog sich zurück vor deinem Donner. Achter, Berge stiegen hoch. Täler sanken tief. Sie gingen an den Ort, den du gemacht hast. Neunter, du hast eine Grenze für das Wasser gesetzt. Es darf sie nicht überqueren. Es darf die Erde nicht wieder bedecken. Zehnter, er lässt Quellen in den Tälern entstehen. Sie fließen zwischen den Bergen. Elfter, sie geben allen Tieren Wasser. Die Wildesel trinken und haben keinen Durst mehr. Zwölfter, Vögel wohnen an den Quellen. Sie singen aus den Bäumen. Dreizehnter, er gibt den Bergen Wasser von oben. Die Erde wird satt von seinen Werken. Vierzehnter, er lässt Gras für das Vieh wachsen. Er lässt Pflanzen für die Menschen wachsen. Er lässt Getreide aus der Erde kommen. Fünfzehnter, er gibt Wein, der Menschen froh macht. Er gibt Öl, das Gesichter glänzen lässt. Er gibt Brot, das Menschen stark macht. Sechzehnter, die Bäume Jahwes bekommen genug Wasser. Die Zedern im Libanon, die er gepflanzt hat, werden satt. Siebzehnter, dort bauen Vögel ihre Nester. Der Storch hat sein Haus auf den Zypressen. Achtzehnter, hohe Berge sind ein sicherer Ort für Steinböcke. Felsen sind ein sicherer Ort für Klippdachse. Neunzehnter, er hat den Mond für die Zeiten gemacht. Die Sonne weiß, wann sie untergeht. Zwanzigster, du machst es dunkel, dann wird es Nacht. Alle Tiere im Wald bewegen sich dann. 21. Junge Löwen brüllen nach Essen. Sie bitten Gott um ihr Futter. 22. Wenn die Sonne aufgeht, gehen sie weg. Sie legen sich in ihre Höhlen. 23. Der Mensch geht zur Arbeit. Er arbeitet bis zum Abend. 24. Jahwe, du hast so viele Werke gemacht. Du hast alles klug gemacht. Die Erde ist voll von deinen Tieren. 25. Dort ist das Meer, sehr groß und weit. Darin sind unzählige Tiere, kleine und große. 26. Dort fahren Schiffe. Der Leviathan ist auch dort. Du hast ihn gemacht, damit er spielt. 27. Alle Tiere warten auf dich. Du gibst ihnen ihr Essen zur richtigen Zeit. 28. Du gibst ihnen Essen, und sie nehmen es. Du öffnest deine Hand. Sie werden satt mit guten Dingen. 29. Du versteckst dein Gesicht, dann erschrecken sie. Du nimmst ihren Atem weg. Sie sterben und werden wieder zu Erde. 30. Du sendest deinen Geist, dann werden sie gemacht. Du machst die Erde neu. 31. Jahwes Pracht bleibt für immer. Jahwe freut sich über seine Werke. 32. Er sieht die Erde an, und sie bebt. Er berührt die Berge, und sie rauchen. 33. Ich will Jahwe mein Leben lang singen. Ich will meinem Gott loben, solange ich lebe. 34. Möge mein Lied ihm gefallen. Ich freue mich über Jahwe. 35. Mögen die schlechten Menschen von der Erde gehen. Mögen die Gottlosen nicht mehr da sein. Meine Seele, lobe Jahwe. Lobt Jah.